Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Gelesen von Stefan Schmelz für LibriVox.org. Bildergeschichten von Wilhelm Busch. Die Rutschpartie. Da kommt der Hans auf seinem Schlitten, vergnügt den Berg herabgeritten. Grad geht der Küster da vorbei und friert und denkt sich allerlei. Schnupp, hat der Schlitten ihn gefasst, warum hat er nicht aufgepasst? Ein Jäger raucht und geht nach Haus. Der Schlitten kommt in vollem Saus. Schau, schau, den Hund, den hat's bereits. Der Jäger springe gern abseits, jedoch der Schlitten fasst ihn schon. Die Tabakspfeife fliegt davon. Nun kommt trotz Ach- und Wehgeschrei die Botenfrau auch an die Reihe. So saust man unaufhaltsam fort bis zu dem steilen Abhang dort. Ein jeder fliegt von seinem Sitze, der Schuss geht los und durch die Mütze. Hier steckt ein jeder tief im Schnee und reckt die Beine in die Höhe. Doch gleich hat man sich aufgerafft und prügelt sich mit aller Kraft. Zum Schluss geht man voll Schmerz beiseit. Das macht die Unvorsichtigkeit. Ende von Die Rutschpartie. Die Bilder zu den Geschichten gibt es bei gutenberg.spiegel.de.